Willkommen zur Folge 6 der Aufbaumusik. Heute das Corona-Special aus dem Homeoffice. Hat sich nichts geändert. Ich habe bisher immer im Homeoffice aufgenommen. Der Industriegigant Track 3 markiert den Beginn der Folge und ich erzähle euch noch mal kurz ein bisschen was zur Theorie. Mir ist nämlich bei der Recherche aufgefallen, dass es ein Kriterium gibt für die Aufbaumusik, das mir bisher nicht so ganz klar war und das ich auch selber schon missachtet habe, aber jetzt in Folge 6 oder in der Vorbereitung zu Folge 6 ist es eigentlich richtig klar geworden erst. Nämlich, dass ich eigentlich die Tracks, die nicht mit Live-Orchestra aufgenommen sind, also mit echten Menschen, die echten Instrumente spielen, dass ich die passender finde für die Aufbaumusik. Synthetische Sounds, 90er, Anfang der 2000er, am Computer gemischte Musik. Nochmal das abrupte Ende des Tracks und gleich geht's wieder los. Ich habe selber schon Musik hier gespielt, ich glaube der letzte Anno vor allem. Die war super und live aufgenommen und echte Menschen und Orchester und das ist alles fantastisch, aber es passt nicht so richtig gut zu meiner Idee von dem, was die Tracks hier eigentlich sind. Deswegen habe ich heute auch zwei Soundtracks ausgewählt, die genau das nicht tun. Es sind jeweils auch noch echte Instrumente mit dabei, aber es sind auch synthetische, sample-basierte Sounds zu hören. Und das macht in meiner Wahrnehmung ein gutes Stück Aufbaumusik aus. Ansonsten gibt es wenig Neues, alle sitzen zu Hause und langweilen sich, das ist die beste Zeit, um Podcasts zu produzieren. Die andere Show, die ich mit jemandem zusammen mache, musste jetzt über Skype aufgenommen werden. Dieses Problem haben wir hier nicht, obwohl ich, das möchte ich schon mal ankündigen, einen Gast in einer der nächsten Folgen haben werde. Okay, so viel dazu. Ich lasse jetzt den Track 3 mal auslaufen und dann gehen wir nahtlos über zum ersten Song aus der Playlist für heute. Geht's gleich los, wie immer. Wir freuen uns über Kommentare auf der Webseite. Wenn ihr Meinungen habt, die ihr äußern wollt. auch Vorschläge sind gerne gesehen, gehört. Okay, jetzt kommt der nächste Track. Es handelt sich um den Craftsman's Song. Aus dem Spiel Children of Nile. Aus der Immortal Cities Reihe. Ein wunderbarer Soundtrack, der auch free to download ist, aus dem Children of Nile von 2004. Man hört natürlich gleich die synthetischen und auch die exotischen orientalischen Klänge, die man sich so vorstellt, wenn man an den Nil denkt. Der ganze Soundtrack ist super. Publisher ist übrigens Sega. Und wir nähern uns dem Ende dieses Tracks. Und wie immer geht's nahtlos weiter mit einem Soundtrack aus dem anderen Spiel, das ihr jetzt gleich hört. Tango Alpha Bravo heißt der Track. Eigentlich zu viel Bombast für die Aufbaumusik. Auch diesen Soundtrack konnte ich legal irgendwo komplett runterladen. Also nicht irgend so eine dubiose Seite, sondern irgendwie Electronic Arts oder so. Also die Seite des Herstellers oder des Komponisten oder so. Wegen diesen Momenten habe ich den Track ausgewählt. Dieses doch ruhigere, langsamere, sich aufbauende. Der Soundtrack gehört zum Spiel Age of Empires. Und zwar die Expansion. Also die Erweiterung Rise of Rome aus dem Jahr 1998. Und das war's auch schon und wir gehen wieder rüber zum Nil. On the Falcon's Wings. Komponist des Spiels ist Keith Zisse. Und er hat hier eine Mischung aus Live- und gesampelten Instrumenten zusammengestellt und viele exotische Instrumente auch benutzt. Also schon schön. Wie immer kenne ich keins der beiden Spiele, obwohl ich natürlich das Original Age of Empires schon mal gespielt habe. Heißt, ich weiß nicht, wo im Spiel diese Tracks vorkommen. Hab sie nur aus dem Bauchgefühl heraus ausgewählt. Thank you. Das war der zweite Track aus dem Spiel Children of Nile. Und jetzt gehen wir wieder zu Age of Empires, Rise of Rome. Polyester Jammy heißt der Titel. Wie sich das für Musik von Steve Rippey gehört, der nämlich der Composer ist, und David Rippey, sind die Track-Titel kinda funny, you know? Das Spiel ist von dem Ensemble Studios, veröffentlicht von Microsoft. Ich habe vorhin irgendwas von Electronic Arts gefaselt, das war natürlich Quatsch. Die ganze Musik in diesem Spiel wurde mit einem Boss DSS 330 Synthesizer und einem EMUESI 32 Sampler produziert. Und der Track ist schon zu Ende. Das war Polyester Jammy. Karnak by Carmel kommt jetzt aus dem Children of Nile. Aus der Immortal Cities-Reihe. Dieses Spiel ist von der Tilted Mill Entertainment Group released worden. Dieselbe Gruppe von Leuten, die auch Sierra Studios, Pharaoh und Cleopatra gemacht hat. Laut Beschreibung ist es ein klassisches Stadtbauspiel, City Building Game, das im alten Ägypten angesiedelt ist. We'll be right back. Keith Cisse, der Mann, der die Musik gemacht hat, war auch Audio Director. Das heißt, er hat auch den ganzen Rest gemacht, nicht nur die Musik geschrieben. Auf jeden Fall diesen uplifting Character Spirit, den ich gerne mag. Gut gelaunt und nicht so drastisch. War der Name dieses Tracks. Und wir kommen zum nächsten Track aus der Age of Empires Rise of Rome Expansion. Der Track wird den Namen Slow and Spacious Mix Number 2 tragen. Ich bin mal gespannt. Es gibt übrigens keinen Mix Number 1 auf der Soundtrack-Sammlung. Alles, was die Datenbank im Synthesizer so hergibt. Und es ist durchaus slow. Ja. Nicht zu viel versprochen. Der 6 Jahre ältere Soundtrack von Age of Empires fasst, soweit ich das verstehe, nur synthetische Sounds gemischt in Soundforge. Starker synthetischer Bass hier drunter. Die Samples sind vielleicht ein bisschen abgegriffen heutzutage, 22 Jahre später, aber funktionieren in dem Track immer noch gut. Wir sind schon wieder beim nächsten Track aus der Immortal Cities Reihe. Valley of the King. Prozessor, der die Musik irgendwie prozessiert hat, hat auch interaktive Musik erlaubt. Das ist fürs Jahr 2004 schon nochmal was Cooles. Also Musik, die auf die Eingabe des Spielers interaktiv reagiert. Natürlich viele Schellen, Glocken, Trommeln und so, wie man sich das so generisch vorstellt. Das ist nicht abwertend gemeint, also die Tatsache, dass hier die Musik gemacht wurde, die man erwartet, wenn man an den ägyptischen Teil der Spielreihe denkt, das ist bei mir ein Pluspunkt. Nochmal um klarzustellen, was ich hier meine. Also in so einer postmodernen Welt, in der wir leben, könnte man Musik nehmen, die gefühlt erstmal gar nicht dazu passt und es würde trotzdem irgendwie dazu passen. Und wenn man sich hier auf das klassische, generische Ägypten-Zeug konzentriert, könnte einem als Komponist vielleicht vorgeworfen werden, dass es zu platt ist und zu stereotyp. Aber das ist vielleicht in dieser präzynischen Welt, in der dieses Spiel rausgekommen ist und auch dieses Spiel, noch nicht so an der Tagesordnung, dass man sich hier untypisch verhält als Komponist. Dieser Track zum Beispiel heißt einfach nur Mean. Es ist auch noch in Klammern ein Untertitel hinzugefügt, der da heißt Ain't No Hip Hop in the House Mix. Und das ist was ganz Typisches für die Rippies. Die machen sich immer lustige Gedanken, wie die Tracktitel heißen könnten. Wir erinnern uns an die Age of Mythology Geschichte. Oder GM Shorts aus Age of Empires 2 in einer der letzten Folgen. Oh. Kleiner Aussetzer hier. Zu der Qualität ist noch zu sagen, dass die Songs in CD-Audio-Qualität produziert wurden und dass es aber nochmal einen MIDI-Track gab in Cakewalk, der benutzt wurde, wenn die CD nicht im Laufwerk war. Wurden also quasi alle Tracks zwei produziert, einmal in CD-Qualität, einmal in MIDI-Qualität, und es waren aber jeweils die gleichen Tracks. Der Track ist zu Ende und wir hören The Garden of Egypt, Part 1. Doch, perfekt. Was Aufbaumusik angeht, ist dieser Track der beste Vertreter bisher in dieser Selektion, weil er einfach so verdammt ruhig ist. Langweilig, ist nicht nur so ein Gedröhne, nicht nur so ein Hintergrundzeug, da ist schon eine Melodie und so, ne? Die gehört zur City Building Series, eine Reihe von 12 Spielen. Der Track ist vorbei. Und wir hören als nächstes die Medieval Melody. Auf jeden Fall unerwartet. Unter dem Titel hätte ich mir was anderes vorgestellt. Ziemlich catchy für eine mittelalterliche Geschichte. CD von dem Spiel kann man anscheinend einfach so in den CD-Player tun und die Musik hören, wenn man auf Track 2 geht. Track 1 ist das Spiel selbst. Heißer Tipp, falls ihr die CD zu Hause rumliegen habt, zieht euch die Musik rein. Ich glaube, die Rippies sind die Gruppe von Leuten, die hier am meisten vertreten sind bisher, und es wird wahrscheinlich immer eine Top-Formation bleiben, denn was die machen, ist einfach genau die Sache, die ich hier spielen will. Und der Track ist gleich zu Ende. Und wir sind drüben bei Immortal Cities. Many roads, many travels. Der Track hat also so eine Art Intro gehabt und jetzt kommt was Neues. Sagt, dass die Aufbaumusik nicht zum Mitschwingen einladen kann. City Building Series, die City Building Reihe, besteht aus 12 Spielen. Und das hier ist der letzte Eintrag dieser Reihe, wenn man nicht die 2008er Erweiterung mitzählt für dasselbe Spiel. Der Grund, warum ich mit dem 12. und letzten Spiel dieser Reihe anfange, ist, dass ich keine Ahnung von der Reihe hatte und einfach nur über dieses Children of Nile gestolpert bin. Aber mit Sicherheit werde ich noch weitere Tracks, weitere Alben spielen aus dieser Reihe, denn ich meine, die Reihe heißt City Building Series. Come on. Das ist ungefähr genau, worum es hier geht. Am Ende. Und es geht weiter mit einem Track aus Age of Empires Rise of Rome. Der Tracktitel ist Crawley. Die Beschreibung dieser Erweiterung beschreibt, dass das erste Mal die römische Architektur hier in diese Spielreihe aufkam, aufgenommen wurde mit dieser Erweiterung. Vorher gab es das nicht. An dieser Stelle möchte ich übrigens mal eine Webseite erwähnen, wo man auch gute Infos kriegt oder wo man auch Tracks kriegt. VGMPF.com, The Video Game Music Preservation Foundation. Eine angenehm altmodische, Wiki-ähnliche Webseite, die, ja sagen wir mal, so schlecht aussieht, dass man merkt, das geht hier um Inhalte. und wir sind drüben wieder bei Children of the Nile übrigens. Hab ich tausendmal falsch gesagt. Garden of Egypt 2. Auf ImmortalCities.com kann man unter Home Game Info Music ein bisschen was von Steve Zissa, Keith Zissa lesen. Auch sehen, welche echten Instrumente benutzt wurden, als da wären das ist alles Englisch, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Esray Bulbul Tara Talking Drum, the Tuned Drum, eine Mini Djembe, Tambourine, also so eine Rasselschelle. Diverse Holzflöten und Maracas. Und er hat da sogar schön auf der Seite so Bildchen von den Instrumenten und man kann sich Soundsamples davon anhören. Also das ist schon sehr schön. Geben uns zu den Credits von Age of Empires Rise of Rome, also schon der letzte Track. Veröffentlicht in Deutschland unter dem Titel Der Aufstieg Roms. Und wir nähern uns dem Ende der Sendung heute schon wieder. Wie immer spiele ich den letzten Track ohne Gelaber. Der letzte Track ist Festival Dance von den Immortal Cities. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch eine ruhige, Corona-freie Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Thank you.